ein deutsches Märchen. Die Frau, die ihr Klößchen verlor. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem kleinen Dorf im alten Japan. Da lebte eine arme Frau, die es liebte, Reisklößchen zu machen. Yuki, diese Reisklößchen sind so lecker. Wieso hast du nicht mehr Kunden? Dafür bräuchte ich ein größeres Restaurant. Ich nehme an, dafür bräuchtest du Geld, stimmt's? Oh, du Arme, wie kommst du nur klar? Schau dir mal dieses Reisklößchen an. Sieht der nicht lustig aus? Ja, das tut es. Was? Das ist lustig. Ich verstehe nicht, wie du lachen kannst, wenn wir über so etwas Ernstes sprechen. Yuki war eine sehr fröhliche Frau. Sie liebte es zu lachen. Und dazu brauchte es auch nicht viel. Eines Tages, als sie weniger Reis hatte und die Chance, Geld zu verdienen, noch geringer war, summte und lächelte Yuki, während sie ihre Reisklößchen machte. Sie war fröhlich. Heiß und roh und weich und saftig, Klößchen machen schön und lecker. Oh! Yuki war sehr überrascht, als ihr Reisklößchen plötzlich davonrollte, über den Boden entlang und runter in ein kleines Loch. Mein kleines Klößchen spielt Verstecken mit mir. Nun gut, dann werde ich es jetzt suchen. Na, wo bist du nur? In diesem Moment öffnete sich das Loch im Boden und Yuki fiel in einen tiefen Tunnel aus 1000 verschiedenen Farben, wie durch einen Regenbogen hindurch. Yuki plumpste in ein anderes Land. Sie stand auf und bemerkte, dass sie sich auf einer wundervollen, saftig grünen Wiese befand. Wow! Das ist so wunderschön! Ich frag mich nur, wo ich bin. Als sie in den Himmel schaute, sah sie viele Wolken in verschiedenen Formen. Diese Wolke sieht aus wie eine Katze. Oh, was für ein lustiges Gesicht. Diese hier sieht aus wie ein Klößchen. Oh, mein Klößchen. Ich muss es finden. Wo ist es nur? Yuki lief eine staubige Straße entlang und rief nach ihrem verlorenen Klößchen. Kleines Klößchen, kleines Klößchen. Wo bist du nur hingerollt? Oh, was ist das? Dort stand eine sehr große und stoische Statue. Oh, wow! So große Augen! Sieht sehr komisch aus. Wen nennst du hier komisch, kleine Frau? Und auf einmal, hoch in die Luft, stieg der Geist der Statue. Du denkst wirklich, ich bin komisch? Oh, entschuldige bitte. Ich wollte nicht, du hast sehr schöne Augen. Sehr schöne Augen. Wirklich? Absolut. Richtig groß und strahlend. Wunderschön. Nun, ich will ja nicht angeben, aber ja, so ist es. Ho, ho, ho, ho, ho. Weißt du, ich bin sicher, du siehst auch sehr gut. Hast du zufällig ein kleines Reisklößchen die Straße runterrollen sehen? Ein Klößchen? Oh ja, es rollte hier vorbei in Richtung da lang. Das ist mein Klößchen. Ich muss es finden. Hä? Aber es ist nur ein Klößchen. Du kannst doch mehr davon machen. Nein, das kann ich nicht. Ich brauche dieses kleine fröhliche Klößchen für mein Restaurant. Also, tschüss. Ich mache mich auf den Weg, um mein kugelrundes Klößchen zu suchen. Und so machte sie sich auf den Weg, um ihr verlorenes Klößchen zu suchen. Doch bald schon stieß sie auf eine weitere Statue. Wo ist nur mein Klößchen? Vielleicht hat sie gesehen, wo es in Gold ist. Hallo! Huhu! Hallo! Hallo! Und wer bist du? Mein Name ist Yuki und ich suche mein verlorenes Klößchen. Dieses Klößchen war deins? Oh, oh, es roch so gut, dass ich fast hinter ihm hergerollt wäre. Also hast du es gesehen? Du hast es wirklich gesehen? Wohin ist es gerollt? Da entlang. Es hoppelte und rollte diese Straße entlang. Oh, das heißt, ich muss mich etwas beeilen. Na gut. Vielen Dank. In diesem Moment kam ein riesiges Monster auf die beiden zu. Es war blau, von Kopf bis Fuß, und knurrte wie ein Gorilla. Aber es hatte eine lustige Nase, die alle paar Minuten zuckte. Und das bemerkte Yuki. Jawohl. Oh, schau, es ist Oni. Seine Nase ist so winzig. Sag ihm das nicht. Er mag es nicht. Warum versteckst du dich nicht einfach hinter mir? Und wir überraschen ihn, okay? Yuki versteckte sich also gut hinter der Statue, sodass Oni sie nicht sehen konnte. Hallo, Madam. Ich sehe, du bist heute unterwegs. Es ist so ein sonniger Tag. Ich dachte mir, ich strecke mich ein wenig. So, ich ziehe weiter. Ah, so eine wundervolle Brise. Und als er die Luft einatmete, zuckte seine Nase. Yuki, die hervorlugte, sah dies und fing an, unkontrolliert zu kichern. Sie konnte einfach nicht anders. Hundenase. Es ist einfach zu lustig. Wer ist da? Und wieso rieche ich? Mensch! Überraschung! Es ist ein Mensch. Was machst du? Du siehst aus wie ein Hund, der an seinem Knochen riecht. Sie riecht wie ein Klößchen. So wie das, das ich gerade gesehen und gegessen habe. Du hast es gegessen? Wieso hast du es mir nicht angeboten? Schau, alle bieten dir immer so viel Essen an. Guck doch nur, du isst es doch gar nicht. Aber dieses Klößchen roch so lecker. Ja, und es schmeckt auch lecker. Danke, ich habe es gemacht. Du hast es gemacht? Also wirklich, es war köstlich. Du musst uns unbedingt welche machen. Dieser Ort hat nichts außer rohem Kohl und Fischröllchen. Bäh, das klingt aber gar nicht gut. Ja, das ist es auch nicht. Dann mache ich welche für euch. Zeig mir, wo ich kochen kann. Komm mit zu mir. Und warum nehmen wir nicht gleich auch unsere anderen Freunde mit? Heute Abend wollen wir feiern. Oh, ein Fest. Ja. Und so nahm der Oni sie mit, über den Fluss bis zu seinem Haus und schnurstracks in die Küche. Wow, das ist ja riesig hier. Passend für einen Oni wie mich. Also, du brauchst Reis, richtig? In diesem Sack ist Reis, aber er ist kein gewöhnlicher Reis, wie du ihn aus deiner Welt kennst. Wie viel anders kann Reis denn sein? Also erstens ist er golden. Und zweitens musst du nur ein Reiskorn in den Topf geben und er vermehrt sich dann. Ich muss ihn also gar nicht wirklich kochen? Nein, so einfach ist das. So, alle weiteren Zutaten hast du hier in der Küche. Ich muss nun los und mehr Leute einladen. Viel Spaß beim Kochen. Der Oni machte sich wieder auf den Weg und Yuki fing an zu kochen. Na gut, dann mache ich mich mal an die Klößchen. Dieser Ort ist wundervoll. Und mit den Wächtern draußen kann man schön plaudern. Ich glaube, ich mag es hier. Und genau so, wie der Oni es gesagt hatte, vermehrte sich das Reiskorn, während sie es im Topf rührte. Und so war der Topf bald voller dampfendem Reis, der so wunderbar roch. Das ist fantastisch! Diese Klößchen zu machen ist so kinderleicht. Einfach toll! Yuki kam bald mit allen Klößchen aus der Küche. Alle waren versammelt und erfreuten sich an ihrem köstlichen Duft. Oh, lecker! Sie duften wunderbar! Gib mir eins, gib mir eins! Yuki sprach und lachte mit allen und genoss die Feier sehr. Und alle Anwesenden genossen ihre Klößchen. Sehr. Ja, das war eindeutig. Die sind die allerbesten Klößchen, die ich jemals gegessen habe. Deliziös. Es freut mich, dass ihr sie mögt. Doch als der Tag langsam sein Ende nahm, wollte Yuki nach Hause. Sie machte sich Gedanken um ihr Restaurant. Der Oni bemerkte, dass sie etwas beunruhigt war. Was ist los, Yuki? Hast du Hunger? Hast du etwa kein Klößchen zu essen abbekommen? Oh nein! Ich hatte so viele, dass mein Bauch fast platzt. Nein, ich denke, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Nach Hause? Aber wer kocht dann für uns? Was sagst du da nur, du rücksichtsloses Ding? Sie muss nach Hause gehen. Aber ich liebe diese Klößchen. Sie könnte uns vielleicht zeigen, wie man diese leckeren Kostbarkeiten macht. Yuki, könntest du noch einen Tag bleiben? Noch einen Tag bleiben? Oh, natürlich. Ich zeige es euch gerne. Lasst uns gleich anfangen. Kommt. Könnten wir das vielleicht morgen machen? Ich bin viel zu voll, um mich jetzt zu bewegen. Am nächsten Tag zeigte Yuki allen, wie man Klößchen machte. Guck mal, meine, sie sehen toll aus. Meine sehen furchtbar aus. Ob sie wohl trotzdem schmecken? Und? Ja, sie schmecken gut. Bald war es Zeit für Yuki zu gehen. Und all ihre Freunde verabschiedeten sich von ihr. Hier, Yuki, nimm diesen Reissack mit dir. Ich hoffe, er wird dich an uns erinnern. Ja, goldener Reis für ein goldenes Leben. Ich werde euch niemals vergessen. Macht es gut, meine neuen Freunde. Sie stieg in das Boot und verstaute den Sack sorgfältig. Sie paddelte singend und fröhlich davon. Durch die Felder hinunter die Hügel bin ich gewesen. Jetzt paddel ich zurück zu meinem kleinen Klößchenhaus. La la la la la la la la la la. Yuki kam bald am Flussbett an. Ja, fast zu Hause. Sie rannte schnell die staubige Straße hinauf und kam wieder zur Wiese. Und jetzt, was mache ich? Ich habe keine Ahnung, wie ich zurückkommen soll. Oh. Nun, wo ich schon mal hier bin, kann ich mir auch mal ein leckeres Klößchen gönnen. Oh, nicht schon wieder. Gerade in diesem Moment öffnete sich ein Loch im Boden und verschlang Yuki innerhalb weniger Sekunden. Wow, ich bin wieder im Regenbogentunnel. Au! Und dann plötzlich war sie wieder zu Hause. Ah, nirgendwo ist es schöner als zu Hause. Nun, auf zum Klößchen machen. Yuki machte viele leckere Klößchen von dem riesigen Sack Reis. Bald schon verkaufte sie sehr viele und sie bekam mehr und mehr Gäste. Yuki wurde bald zu einer reichen Frau und ihr Restaurant beim ganzen Land bekannt. Yuki, dein Lokal ist wundervoll, aber du verkaufst sehr komisch aussehende Klößchen. Weißt du das? Dieses hier sieht wirklich sehr komisch aus. Was ist es? Sieht aus wie ein Oni. Buh! Ah! Yuki war immer noch die gleiche wie zuvor. Nun ja, vielleicht ein klein bisschen glücklicher.